نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، وصلى الله على سيدنا محمد أفضل الصلاة وتسليم. Verboten zu heiraten sind euch eure Mütter, eure Töchter, eure Schwestern, eure Tanten väterlicherseits, eure Tanten mütterlicherseits, die Nichten, eure Nährmütter, die euch gestillt haben, eure Milchschwestern, die Mütter eurer Frauen, eure Stieftöchter, die sich im Schoß eurer Familie befinden, von euren Frauen, zu denen ihr eingegangen seid. Ja, also verboten sind euch eure Mütter, Töchter, Schwestern, und besonders diese Nikah ist sowieso verboten, also zum Ehebund sind sie sowieso verboten. Und natürlich auch jedwede körperliche Beziehung zu einem von diesen Frauen zu pflegen ist verboten, und ein solches Verbrechen, das auch schon im Diesseits bestraft wird. Ja, aus vielen Überlieferungen über den Gesandten sallallahu alaihi wasallam erfahren wir, dass er solche Vergehen mit der Todesstrafe und der Enteignung bestraft hat. Ja, also wenn das klar erwiesen solch ein Verbrechen vorliegt. Und Stieftöchter, die in euren Schößen sich befinden, das bedeutet nicht, dass sie sich seit klein auf in der Familie befunden haben müssen, sondern jedwede Stieftochter, mit deren Müttern, mit deren Mutter man schon den ehelichen Verkehr, das heißt, die Ehe wurde schon vollzogen. Ja, und die sind wie eure Töchter und sollen also genauso auch diesen Schutz erfahren, wie leibliche Töchter es tun. Wenn ihr jedoch nicht zu ihnen eingegangen seid, so ist es keine Sünde für euch, deren Töchter zu heiraten. Also das heißt, wenn die Ehe auf dem Papier, sage ich jetzt mal, oder mündlich geschlossen wurde, aber die Ehe noch nicht vollzogen worden ist, dann ist das ein anderer Fall, dann ist das okay, falls eine Scheidung dann passiert oder die Trennung stattfindet, deren Töchter zu heiraten. Und verboten zu heiraten sind euch die Ehefrauen eurer Söhne, die aus euren Lenden hervorgegangen sind, und verboten ist es euch, dass ihr zwei Schwestern zusammen zur Frau nehmt, außer dem, was bereits geschehen ist. Gewiss, Allah ist allvergebend und barmherzig. Ja, also zwei Schwestern, weil in der Mehrehe natürlich der Neid eine große Rolle spielt, und um da der Gefahr des Brechens der Verwandtschaftsbande aus dem Weg zu gehen, wurde diese Beziehung dann verboten. Zwei Schwestern, wenn man mit der einen Schwester schon verheiratet ist, die zweite Schwester auch in den Ehebund zu nehmen, ist verboten. Ja, und aus Hadithen erfahren wir genauso auch, Tante und Nichte auf gleiche Weise in den Ehebund zu nehmen, ist auch verboten. Und ab hier fängt jetzt der eigentliche fünfte Juz an. Und verboten sind euch von den Frauen die Verheirateten. Wal muhsanatu minan nisa'i. Muhsanat sind hier die verheirateten Frauen. Hisn bedeutet die Burg. Burg, da sie ist ein Ort, der Schutz bietet. Genauso muhsanat, die verheirateten Frauen, die sich im Schutz der Ehe befinden, im Ehebund, geschützte Frauen, die sich im geschützten Hort der Ehe befinden. Geschützt vor was? Von allen Übeln der Gesellschaft. Vor dem Entblößtsein, vor dem schutzlos Dastehen in der Gesellschaft. Und hier wird dann eine Ausnahme dargelegt, außer diejenigen, die eure rechte Hand besitzt. Das heißt, wenn durch Kriegsgefangenschaft, wie das damals der Fall war, Allah alam, wenn durch Kriegsgefangenschaft Frauen in den Besitz eurer rechten Hand, also in euren Besitz geraten, dann wird durch diese Kriegsgefangenschaft der letzte Ehebund, in den sie eingegangen waren, kommt damit zum Ende. Und die sind dann quasi dann wieder heiratbar. Dies gilt als Allahs Vorschrift für euch, erlaubt es euch, was darüber hinausgeht, nämlich, dass ihr mit eurem Besitz Frauen begehrt zur Ehe und nicht zur Hurerei. Ja, und Mahr, die Morgengabe, wie die hier auch angesprochen wird, die ist ein absolutes Muss. Ohne die Mahr wird der Ehebund als eine Art von Unzucht bezeichnet. Sifah. Ja, das in Einzelheiten werdet ihr das noch lernen, und ist sehr nachdrücklich verordnet, zu beabsichtigen, aufrichtig die Mahr zu übergeben. Und das alles soll also zum Ehebund führen und nicht zur Hurerei, denn es ist vor allem der Nachteil der Frau, und die soll hier vor allem geschützt werden auch, denn sie spürt die Konsequenzen einer möglichen Ausbeutung und des Fehlens des ehelichen Schutzes mehr, und auch die Kinder, die aus einem solchen Beziehung hervorgehen, werden das auch mehr spüren, und das soll alles also im geschützten Bund der Ehe stattfinden. Welche von ihnen ihr dann genossen habt, Denen gebt ihren Lohn als Pflichtteil. Ja, wieder Morgengabe angesprochen. Es liegt aber keine Sünde für euch darin, dass ihr, nachdem der Pflichtteil festgelegt ist, darüber hinausgehend euch miteinander einigt. Gewiss, Allah ist allwissend und allweise. Also wenn Mann und Frau, und das ist natürlich eine Beziehung, wo Liebe und Vertrauen ein Bestandteil sein sollte, und wenn beide sich also einig sind im gegenseitigen Einvernehmen und aus freiem Willen, dass nein, diesen und diesen Teil der Morgengabe kannst du zurücknehmen, kannst du benutzen, kannst du, ja, was auch immer, dann ist das auch in Ordnung. Und das wird hier deswegen nochmal gesagt, weil normalerweise etwas Geschenktes zurückzunehmen im Islam sehr, sehr verurteilt wird. Aber hier wird gesagt, nein, in dieser Beziehung, wo es ein Miteinander gibt und die Frau ist einverstanden, dann ist das auch okay. Und wer von euch nicht so bemittelt ist, dass er ehrbare, gläubige Frauen zu heiraten vermag, der soll von den gläubigen Mädchen heiraten. Mit den Mädchen ist hier die Mägde, die Knechtinnen gemeint, die eure rechte Hand besitzt. Und Allah weiß sehr wohl über euren Glauben Bescheid. Die einen von euch sind von den anderen. So heiratet sie mit der Erlaubnis ihrer Angehörigen und gebt ihnen ihren Lohn in rechtlicher Weise. Lohn? Morgengabe. Wenn sie ehrbar sind, nicht solche, die Hurerei betreiben und sich Liebhaber halten. Und wenn sie durch Heirat ehrbare Frauen geworden sind, jetzt sind diese Knechtinnen gemeint, und sie dann eine Abscheulichkeit begehen, soll ihnen nur die Hälfte der Strafe zukommen, die ehrbaren Frauen, das heißt die freie Frauen, zukommt. Dies gilt für diejenigen von euch, der in Bedrängnis zu kommen fürchtet. Also derjenige von euch soll diesen Ausweg, nämlich eine Magd, eine Knechtin zu heiraten, der soll das machen, der fürchtet, sonst in Bedrängnis zu geraten. Doch Allah empfiehlt hier, doch dass ihr Geduld übt, ist besser für euch. Allah ist allvergebend und barmherzig. Ja, weil Bedrängnis fürchtet, weil durch die Heirat natürlich auch ein Taqwa auszuleben, eher möglich ist. Ja, das hilft, den Blick zu senken, und das hilft, sich zu schützen vor Dingen, zu Dingen zu neigen, die vielleicht verwehrt oder verboten sind. Ja, und das ist also ein Schutz, und deswegen wird das als Ausweg hier angeboten. Und auch bei den Knechtinnen, ja, Iman muss natürlich da sein, und auch dort spricht Allah wieder von der Morgengabe. Ja, die ist also ein absolutes Muss. Allah will euch Klarheit geben und euch Recht leiten nach den Gesetzmäßigkeiten derer, die vor euch waren, und eure Reue annehmen. Allah ist allwissend und allweise. Und Allah will eure Reue annehmen. Diejenigen aber, die den Begierden folgen, wollen, dass ihr vom rechten Weg völlig abweicht. Allah will es euch leicht machen, denn der Mensch ist ja schwach erschaffen. Ja, also die selbst den Begierden folgen, die wollen auch, dass andere den Begierden folgen. Das heißt, wenn jemand sagt, nein, mein oberstes Gebot ist Koran und die Sunna und die Art und Weise des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Ja, und so wie der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, als er damals in Medina viele Reformen einführte, wie wir gelesen haben, Frauen sollten auf einmal erben. Man konnte mit ihnen auf einmal nicht mehr so verfahren, wie es einem halt gefiel. Ja, auf einmal hatten Waisenkinder auch Rechte. Ja, das waren alles Reformen, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam eingeführt hatte. Ja, dann tun viele Menschen, die sich sehr traditionell verhielten und fest eingefahrene Ansichten hatten, die haben sich damit sehr schwer getan. Ja, das ist heute auch ähnlich. Jemand kann vielleicht beten und fasten und das alles praktizieren, aber wenn eine Tradition, die vielleicht im Widerspruch steht zu dem, was Islam gebracht hat oder wie der Islam einen Menschen sieht mit Rechten und mit Würde, und wenn das vielleicht nicht seinen Ansichten entspricht, dann tut er sich vielleicht sehr schwer damit, das einzusehen, geschweige denn das umzusetzen. Und er wird dann große Einwände auch haben und vielleicht sogar versuchen auch, dass man davon ablässt, weil er nicht bereit ist, nämlich von seinen Ansichten Abstand zu nehmen. O, die ihr glaubt, zehrt nicht euren Besitz untereinander auf nichtige Weise auf, es sei denn, dass es sich um einen Handel in gegenseitigem Einvernehmen handelt. Und tötet euch nicht selbst gegenseitig. Allah ist gewiss barmherzig gegen euch. Beim Handel müssen also beide Parteien zufrieden sein. Es soll kein Zwang zu verkaufen geben, kein Preis soll aufgezwängt werden. Ja, all diese Umstände sind im Islam verurteilt. Genauso das Töten des Selbst, also der Selbstmord, davor wird sehr, sehr gewarnt. Und das Leben wird als Gnade und Gabe von Allah erachtet und genau dementsprechend auch gepflegt. Und auch er allein hat auch nur das Recht, es einem wieder wegzunehmen. Genauso auch jeder andere Missbrauch des eigenen Körpers und des Körpers anderer durch irgendeine Schädigung oder irgendeine Art von Missbrauch ist genauso nicht erlaubt. Und wer dies in feindseligem Vorgehen und ungerechterweise tut, den werden wir einem Feuer aussetzen. Und dies ist Allah ein leichtes. Wenn ihr die schwerwiegenden Dinge meidet, die euch verboten sind, tilgen wir euch eure bösen Taten und gewähren euch auf eine ehrenvolle Weise Eingang in den Paradiesgarten. Also wer die Kabair, die großen, die schwerwiegenden Dinge meidet. Was sind die schwerwiegenden Dinge? Die Kabair, die sind unter anderem Schirk, die Mehrgötterei, die Eltern zu belästigen, schlechte Behandlung der Eltern, der Besitz des Waisen zu verzehren ohne Recht, die Unzucht, der Ehebruch, der Diebstahl, die üble Nachrede, ja, und viele, viele andere. Es gibt die sieben vernichtenden großen Sünden, dann gibt es viele andere auch, die auch als große Sünden benannt werden. Ja, und letztlich wird gesagt, dass wer diese große Anstrengung und Bemühung schafft, sich davon fernzuhalten und dann hier und da, weil er halt Mensch ist und wie wir gerade gelesen haben, der Mensch ist schwach erschaffen und hier und da trotzdem kleinere Vergehen nicht vermeiden kann. Aber Allah sagt dann, wer es schafft, die Großen zu vermeiden und dann seine Gebete verrichtet, von einem Gebet zum nächsten, die Sünden wieder abgewaschen werden, die kleineren, die er gemacht hat, ja, diesen wird Allah trotzdem dann aus seiner Gnade und Barmherzigkeit heraus verzeihen. Was aber auf keinen Fall heißen soll, dass man jetzt kleine Sünden für gering erachtet. Ja, kleine Sünden sind nicht ungefährlich. Im Gegenteil, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam warnte uns auch nachdrücklich davor und verglich sie an einer Stelle damit, dass man viele, viele kleine Hölzchen sammelt und alle zusammenlegt und dann hat man einen großen, großen Haufen von Holz, der zu einem großen Feuer führen kann. Ja, das heißt also, der Gläubige idealerweise wird in der Liebe und in der Furcht Allahs sich immer von allem fernhalten, was ihm Allah missfallen würde. Denn das ist ja genau, was wir als Taqwa beschrieben haben. Und wünscht euch nicht das, womit Allah die einen von euch von den anderen bevorzugt hat. Den Männern kommt ein Anteil von dem zu, was sie verdient haben, und den Frauen kommt ein Anteil von dem zu, was sie verdient haben. Und bittet Allah um etwas von seiner Huld. Allah weiß über alles Bescheid. Das ist so eine schöne Aussage. Was ihr bei den Leuten seht, grämt euch nicht dafür. Missgönnt es ihnen nicht. Ja, weil man sehnt sich ja dann oft genau nach dem, was der andere gerade bekommen hat. Hier zum Beispiel, jemand hat einen Ehepartner, der ganz anders ist als der eigene, alle Vorzüge, die man sich je gewünscht hat, dann soll man jetzt nicht mit Tricks und Kniffen, und manche Völker gehen sogar so weit, wie wir über Bani Israel gelesen haben, mit der Magie sogar als Hilfsmittel, dass man alles versucht, diese jetzt zu trennen, damit man selber bekommt, was dem anderen gegeben wurde. Ja, denn das passiert dann genau, wenn ein moralischer Abfall schon so sehr fortgeschritten ist, dass man sogar, wie wir eben erwähnt haben, wie Bani Israel, und heute ist das auch in vielen Orten gang und gäbe, sogar solche verurteilten, streng verurteilten Hilfsmittel zur Hand nimmt, um Ehen zu trennen, um Dinge zu erwerben, die einfach nicht für dich geschrieben waren, um nur eigene niedere Zwecke zu verfolgen. Ja, also genau das wollen und dem anderen missgönnen. Was ist die Lösung? Allah sagt, وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِ, und bittet Allah um seine Gunst. Er verteilt ja die Gnaden. Er verteilt ja seine Barmherzigkeiten. Wenn ihr etwas seht, jemand hat eine Gnade von Allah bekommen, jemand heiratet und ihr sagt, oh, ich bin immer noch nicht verheiratet, oder jemand kriegt Kinder und ihr sagt, ich habe immer noch keine Kinder, oder meine Kinder sind nicht so gut wie die Kinder von dem und dem. Jemand hat ein Wissen von Allah bekommen und ihr sagt, ich hätte auch gern so viel Wissen gehabt. Dann direkt, wenn dieses Gefühl kommt, das Herz festhalten und zu Allah wenden. Und sucht Hilfe in Geduld und im Gebet. وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, und was noch? Und bittet Allah um seine Huld. Macht Dua. Macht Dua, denn Allahs Schätze sind unermesslich. Und er kann jemanden geben, wie viel er will, ohne zu berechnen. Und wenn er nicht gibt, dann ist das eine Prüfung von Allah. Und wenn Allah jemand aufrichtig mit bedrücktem Herzen fragt, dann wird Allah diese Dua gewiss erhören. Ja, wie dieses Beispiel von Zakaria a.s., wo er bei Maryam a.s. eintritt und er sieht diese Früchte von allerlei, von jedwedem Ort, und er dachte sich nicht, ach, eigentlich war ich ja jetzt der Prophet, ja, und ich bin auch viel älter als Maryam, eigentlich hätte ich das alles bekommen sollen. Nein, sondern er sieht das und er nutzt die Gelegenheit und wendet sich direkt zu Allah und sagt, ja Rab, auch ich habe eine Bitte und nur du kannst mir diese Bitte erfüllen. Ja, das zeigt uns auch, dass Dua, Bittgebet, nicht nur etwas Rituelles ist, ja, nach dem Gebet oder in einer bestimmten Haltung sitzen und bestimmte Dinge tun, sondern Dua ist auch vor allem das sich zu Allah wenden, wenn diese Bedürfnis da ist. Ja, das sich hinwenden zu Allah und zu Allah sprechen, all dies ist auch Dua. Ja, und das ist seine Aufteilung. Wem er will, gibt er. Wem er will, wen er will, versorgt er. Und wenn ihr euren Anteil bei Allah wollt, dann müsst ihr ihn fragen. Ja, und in dieser Aya werden auch die Männer und die Frauen erwähnt. Das heißt, was die Belohnung Allahs angeht, sind beide vollkommen gleich. Jeder kriegt, wofür er sich bemüht. Aber wenn man jetzt nur auf das schaut, was dem anderen an Vorzügen oder an Nachteilen gegeben wurde, wie jetzt zum Beispiel, wenn die Männer jetzt immer sagen würden, die Mutter ist dreifach über den Vater erhöht und nein, damit kann ich nicht leben, auch ich will erhöht sein. Ja, das führt zu nichts, sondern mit dem, was Allah uns gegeben hat, jedem Einzelnen von uns, müssen wir das Beste von Allah erbeten. Und oft sieht man auch, dass so ein Gerangel zwischen den Menschen und jetzt besonders zwischen Männern und Frauen auch besteht, dass nein, ich bin besser als du, ich habe diese und diese Aufgabe und diese Talente bekommen, dass nein, ich bin besser als du, ich habe diese und diese Vorzüge bekommen. Allah hat nicht verschiedene Vorzüge oder Unterschiede einfach gelegt, damit man miteinander im Wettstreit besteht, sondern damit man sich einander ergänzen kann. Und bemühen müssen sich beide. Das heißt, auch wenn man mal sieht, dass der andere in einer Sache mehr hat, wie ich eben erwähnt habe, die Mutter ist dreifach über den Vater gesetzt worden oder der Mann hat eine Stufe mehr in der häuslichen Verantwortung, ja, dann soll man nicht nach dem Sehnen und das Missgönnen dem anderen, sondern Allah auch um seine Huld bitten. Ja, und so ist das im gesamten Leben. Die Verteilung ist sehr, sehr verschieden. Aber der echte Status, das echte Gelingen, die echte Ehre, die ist bei Allah allein. Und wenn die Leute das mal nicht anerkennen sollten, dann er sieht es doch. Ja? Aber wer die Verteilung und den Entschluss Allahs nicht akzeptiert, dass das seine Verteilung ist, der wird immer in Undank verbleiben. Sein Herz wird voller Gram im Diesseits sein. Und weil er im Diesseits voller Gram war und dementsprechend gehandelt hat, wird er auch im Jenseits dementsprechend empfangen werden. Ja, das ist alles sein Befehl. Wer wie groß ist, wer wie klein ist, wer wie viel Kinder hat, wer was für Kinder hat, was für eine Augenfarbe man hat. Und wer damit nicht zufrieden ist, der wird sich immer grämen und auch das, was er hat, nicht wirklich nutzen können, weil er immer nur auf das schaut, was er nicht bekommen hat. Und wer aber damit zufrieden ist und sagt, das ist genau das, was ich bekommen sollte, jetzt muss ich schauen, was kann ich damit anfangen? Wie kann ich das am besten investieren, um ein gutes Jenseits zu bekommen? Sein Herz wird Kühle finden. Ja, und er wird beruhigt sein im Diesseits, er wird Dankbarkeit verspüren, aufs Beste nutzen und im Jenseits wird er dementsprechend empfangen werden. Ja, aber das ist nur möglich mit Sabr und mit Taqwa, mit Geduld und mit Gottesfurcht. Einem jeden haben wir Erbberechtigte bestimmt für das, was die Eltern und nächsten Verwandten hinterlassen. Diejenigen, mit denen eure rechte Hand eine Abmachung getroffen hat, gebt ihnen ihren Anteil. Allah ist über alles Zeuge. Ja, mit der rechten Hand einen Bund, das sind bei den Arabern zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, gab es daneben der Blutsverwandtschaftsbande, gab es noch eine andere Bindung, die man eingegangen ist, in der Jahiliyyah, vor allem in der vorislamischen Zeit, nämlich pflegten sie miteinander einen Schwur zu leisten, der dann bedeuten sollte, dieser Mann aus diesem Stamm ist für mich wie ein Bruder. Man stellte sich gegenseitig auf die Stufe wie von echter Verwandtschaft. Das wurde Halif genannt, also verwandt durch Schwur werden, ja, also eine Schwurbeziehung. Und man beerbte sich sogar gegenseitig und das wird hier angesprochen. Jetzt nach der Einleitung und der Vorbereitung, das missgönnt einander nicht, wird Allah uns jetzt genau solch eine Verteilung, wird er uns darlegen. Die Männer stehen in Verantwortung für die Frauen wegen dessen, womit Allah die einen vor ihnen vor den anderen ausgezeichnet hat und weil sie von ihrem Besitz für sie ausgeben. Darum sind die rechtschaffenen Frauen Allah demütig ergeben und hüten das zu Verbergende, weil Allah es hütet. Und diejenigen, deren Widersetzlichkeit ihr befürchtet, ermahnt sie, meidet sie im Ehebett und schlagt sie. Wenn sie euch aber gehorchen, dann sucht kein Mittel gegen sie, Allah ist erhaben und groß. Männer stehen also, was die häusliche Organisation und Verantwortung angeht, stehen sie vor. Ja, das heißt aber nicht, wenn jemand als Aufseher ernannt wird, das heißt nicht, dass er bei Allah in allen Dingen vorsteht. Nein, bei Allah ist derjenige der Beste, der am gottesfürchtigsten ist. Das wissen wir, das wird uns im Koran dargelegt. Und Mann und Frau, beiden wurden die gleichen Mittel gegeben, um Allahs Nähe zu suchen. Ja? Und ausgezeichnet wird hier, oder dieses Vorstehen müssen oder sollen, ist hier nicht als eine Ehrung, sondern als eine Verantwortungsübergabe von Allah bestimmt worden. Warum? Allah sagt dir in dieser Ayah, weil ihm gegenüber den Frauen bestimmte Eigenschaften gegeben wurden, die ihn besonders für diese Rolle befähigen. Ja, warum? Weil sie nämlich ausgeben und versorgen. Und weil die einen von ihnen vor den anderen ausgezeichnet sind. Ja, die Männer. Das heißt, ihre körperliche Schöpfung, körperliche Stärke, im Allgemeinen körperliche Überlegenheit, all dies ist hier damit gemeint, und dieser Fakt, dass sie von ihrem Besitz ausgeben, dass sie somit also für diese Rolle befähigt sind. Frauen sind dann also wie, oder wie sollten dann Frauen sein, die demütig ergeben sind, loyal, sie achten, bewahren und schützen das, was es zu hüten und zu bewahren gibt. Warum? Weil Allah es auch hütet. Nicht um den Mann zu zeigen, ich hab auch Macht, oder um sich vielleicht zu rächen für irgendetwas, dass man den Kindern oder den Besitz schadet, ja, oder weil man sich nicht genug geachtet fühlt, Untreue vielleicht zeigt, ja, sondern warum soll die Frau das dann auch alles tun? Sie soll es für Allah tun. Denn die Belohnung kommt ja auch von Allah. Und Allah hat versprochen, dass er die Belohnung der Muhsinin, der Gutestuenden, nicht verschwenden wird. Ja, und dieser Gedanke, nein, warum soll ich nachgeben, was habe ich davon? Nein, dieser Gedanke ist falsch, denn wahrlich bei Allah wird die Geduld niemals verschwendet werden. Und oft ist leider auch im Leben so, dass man erst sehen will, also man will es bewiesen haben, dass man voll geachtet und anerkannt wird, und dann wird man auch bereit sein, Gutes zu tun. Ja, aber manche Dinge im Leben, diese Erfahrung haben wir alle schon mehr oder weniger gemacht, manche Dinge im Leben müssen sich erstmal erworben werden, um dann auch Anerkennung genießen zu dürfen. Ja, und diese Widersetzlichkeit, die dann angesprochen wird, wenn ihr und diejenigen, deren Widersetzlichkeit ihr befürchtet, das ist keine kleinen Sachen, ja, sondern hier ist wirklich die absolute Auflehnung in bestimmten Rechten des Mannes, wie Untreue, wie Ehebruch und ähnliche große Vergehen sind damit gemeint, und das Vorgehen gegen die Grenzen Allahs. Ja? Und diese Lösung, die dann auch angeboten wird, die ist ein Mittel, um die Ehe zu retten. Ja, das heißt, diese Ermahnung, das Herz erweichen, ermahnt sie, ja, fa'idhuhunna, das Ermahnen ist hier, wa'ath ist eine solche Ermahnung, solche Worte, die das Herz erweichen. Und das kann man so lange machen, wie es nötig ist. Wenn das dann nichts bringt, dann soll der Mann den nächsten Schritt eingehen. Wieder, welchen Schritt wohin? Um die Ehe zu retten, nämlich das Abwenden, also die eheliche Beziehung ein bisschen abkühlen lassen. Sich im Bett auf die andere Seite drehen, ja, oder, aber das soll alles auch im selben Haus passieren, nicht die Tür zuschlagen und verschwinden, wie es gang und gäbe ist heute in den Gesellschaften, sondern nein, im selben Haus bleibend, ihr die kühle Schulter zeigen, sie dadurch vielleicht zur Einsicht bringen. Ja, und das schlagt sie, fadribihunna. Das Wort ist in unseren Kulturkreisen sehr erschreckend. Ja, aber wir erfahren aus der gesamten Sunna, dass das nicht wieder schlagen verstanden wird, wie wir vielleicht direkt in Bildern vor unseren Augen sehen, sondern die Fuqaha beschreiben dieses Schlagen in Anführungsstrichen so, dass das leichteste Form von körperlichem Merkmal zeigen ist, nämlich so, wie als ob man mit einem kleinen Hölzchen, also es wird gesagt Miswak, dieses Hölzchen, was man zum Zähneputzen benutzen kann, damit vielleicht einfach ein symbolischer Schock gegeben wird, um diese Familie noch irgendwie zu retten. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. Wenn sie euch aber gehorchen, dann sucht kein Mittel gegen sie. Das heißt, wenn sie dann Einsicht haben, oder wenn alles in Ordnung ist, und wenn das an sich gute Frauen sind, die ihre Pflichten erfüllen, dann nicht, die Männer werden hier auch nochmal gebunden und auch nochmal gewarnt, dann nicht wegen kleinen Dingen sie schlecht behandeln, Unrecht tun, Missbrauch begehen, sie quälen. Ja, in den Gedanken, dass, weil sie ja schwächer sind und ihr ja stark seid, dass, und Allah warnt hier, vergesst nicht, über euch ist noch jemand anderes, und das ist Allah, und er ist erhaben und der Allergrößte. Ja, das nicht in der eigenen Größe und Stärke vergessen, dass noch jemand da ist, der einen noch zur Rechenschaft ziehen kann und ziehen wird. Ja, und der rote Faden ist immer wieder, wer Taqwa hat und Allah fürchtet, der wird auch seine Stellung, welche auch immer er bekommen hat, nicht zum Missbrauch nutzen, sondern er wird demütig vorgehen und obwohl Allah ihn vielleicht Stellung oder Mittel oder Macht gegeben hat, trotzdem milde walten lassen mit denen, die um sie herum sind. Ja, das ist so oft im Leben auch. Manche Leute kriegen einen Segen, eine Stellung von Allah und sind trotzdem mild und demütig und geben den Menschen ihr Recht und darüber hinaus noch gute Behandlung. Und manche Menschen haben vielleicht noch nicht mal so viel Stellung und trotzdem benutzen sie das bisschen, was sie haben, um andere herum zu tyrannisieren, arrogant zu behandeln, Unrecht zu praktizieren mit anderen. Und Allah warnt hier nochmal, dass nein, was immer euch Allah auch in Aufgaben und Verantwortung gegeben hat, dann um Recht, Ordnung und gutes Benehmen, gutes Verhalten zu verbreiten und nicht damit ihr Missbrauch übt und die Rechte anderer mit den Füßen tritt. Ja, und Allah wird euch danach fragen und diese Furcht muss im Herz des Gläubigen vorhanden sein. Ja, denn die Stellung, welche auch immer Allah uns gegeben hat, als Mütter, als ältere Schwestern, als wer auch immer, was immer auch Allah uns an Stellung gegeben hat, dann ist das nur eine kurze Zeit. Und wenn wir sie missbrauchen, dann wird die ewige Erniedrigung auf uns warten.